Erster Dies ist von David. Er stellte sich verrückt vor Abimelech. Abimelech schickte ihn weg. David ging dann. Zweiter Ich will Jahwe immer loben. Sein Lob wird immer in meinem Mund sein. Dritter Meine Seele wird stolz auf Jahwe sein. Menschen in Not sollen es hören. Sie sollen sich freuen. Vierter Lobt Jahwe mit mir. Lasst uns seinen Namen zusammenpreisen. Fünfter Immer wenn ich Jahwe suchte, hörte er mich. Er rettete mich vor allem, wovor ich Angst hatte. Sechster Die Menschen, die zu ihm schauten, strahlten. Ihre Gesichter wurden nicht blass. Siebter Ein armer Mensch rief. Jahwe hörte ihn. Er half ihm aus all seinen Problemen. Achter Der Engel Jahwes ist um die Menschen, die ihn fürchten. Er rettet sie. Neunter Probiert und seht, Jahwe ist gut. Glücklich ist der Mann, der bei ihm Schutz sucht. Zehnter Fürchtet Jahwe, ihr, die zu ihm gehört. Denn wer ihn fürchtet, hat keinen Mangel. Elfter Junge Löwen leiden Not und hungern. Aber wer Jahwe sucht, hat alles Gute. Zwölfter Kommt, Kinder, hört mir zu. Ich will euch lehren, wie man Jahwe ehrt. 13. Wer will lange leben? Wer viele Tage leben und glücklich sein will? 14. Halte deine Zunge vom Bösen fern. Halte deine Lippen von falschen Worten fern. 15. Halte dich fern vom Bösen. Tue Gutes. Suche Frieden und folge ihm. 16. Jahwe ist gegen die, die Böses tun. Er wird ihre Erinnerung von der Erde löschen. 17. Jahwes Augen sind auf die guten Menschen. Seine Ohren hören ihre Hilferufe. 18. Sie riefen um Hilfe. Jahwe hörte sie. Er rettete sie aus all ihren Problemen. 19. Jahwe ist denen nahe, die sehr traurig sind. Er hilft denen, die große Sorgen haben. 20. Gute Menschen haben viele Probleme. Aber Jahwe hilft ihnen aus allen heraus. 21. Er beschützt alle seine Knochen. Keiner von ihnen wird gebrochen. 22. Unglück wird die bösen Menschen töten. Wer die guten Menschen hasst, wird bestraft werden. 23. Jahwe rettet seine Diener. Alle, die bei ihm Schutz suchen, werden nicht bestraft.